Stunde 4 mit Arthur Buchholz hier auf Radio Marabu Europe's Alternative Music. Gelegenheit, auch alle Heroin- und Kokainabhängigen zu grüßen. Nach der Blondie-Nummer Rapture, nun Grandmaster Flash. War auch zu Gast auf Radio Marabu übrigens White Lines. Yes, y'all, I'm Grandmaster Belly Bell. And here comes a 30-minute non-stop music block on Radio Marabu. Check it out. Check it. Fun, baby. Jail, and that's the way it goes. Game, sugar.

Retrocard. Thank you. Radio Marabu. Get food, barely eat. Every bite just kept me glued to my seat. I worried, even cried. How'd it feel to take the light from my life? Bad habit, even worse. 50-50, I'm a sucker for looks. Asked for it, here it is. A quick example, cause you wanted the hits. I think you're scared of being basic. That's ironic, cause it's reading like you're even more basic. It's not funny, it's so funny, cause you're basic. To have my back. Everyone has secrets, but not everyone can fool a man like that. It sent me reeling, still not the same. It's like my capacity to love and give has changed. I guess I'll thank you and spite your name again. The past will pass and I'll outlast the hate to find real love that's not pretend. How basic. Tell me on it. Shuffle numbers, pointing fingers, ditching chats in different apps. That's Joe und davor sozialistisch geförderte Rockmusik von den Pudis und Formel 1, Heavy Metal, yeah, hatten wir auch. Indie mit Shura und Japanese Breakfast. Kollegen Farid Bang und Grandmaster Flash, jetzt Arthur Buchholz, letzter, vierter Teil. Radio Marabu. Europe's Alternative. Zu Gast hier bei uns Arthur Buchholz und wir kommen jetzt zu dem eigentlich ganz interessanten Teil. Der ist schon mal in der kleinen Audiodatei gelaufen. Das sind exakt dieselben Fragen wie bei deinem Chef Ivan Rodionov. Und genau dieselben Fragen reiten wir beide jetzt gemeinsam durch. Nur spielen wir dann andere Musik am Ende. Aber, ja, toll. Ja, und ich hoffe, ich sage jetzt genau das Gleiche wie mein Chef. Sonst bin ich ab morgen arbeitssuchend. You are feared. Na, fangen wir mal an. Wahlen in Deutschland. Haben die Ostdeutschen falsch gewählt, deine Einschätzung? Ja, die Ostdeutschen, die verstehen es einfach nicht, ne? Also ihr könnt ja nicht einfach das machen, was ihr wollt. Ihr seid doch schon bei der Wende. Hat man euch viel versprochen, dann hat man euch weniger gegeben und jetzt am Ende beschwert ihr euch auch noch, wenn ihr auch noch was zu sagen haben wollt. Also irgendwie ist es ist so eine Krux mit. Dann seid ihr gefühlt benachteiligt. Ja, ihr müsst einfach mal. Ja, wir feiern ja morgen. Ach nee, das wird ja erst später ausgestrahlt. Aber wir nehmen, das habe ich übrigens bei jemandem auch, wir haben gesagt, falls uns die Bude nächste Woche um die Ohren fliegt, also ja. Wir zeichnen das hier auf am 2. Oktober. Am 2. Oktober, ne? Also ist ja ein Tag vor, ne? Wird das jetzt hier 34. Genau. Jahrestag des Anschlusses? 35? Wie viel 34 ist, glaube ich, 1990 war das, ja. Ja, und es ist einfach nicht besser geworden. Also das tut mir auch sehr leid für euch, aber merkt es euch einfach beim nächsten Mal. Genau, beim nächsten Mal wählen. Vielleicht ist ja die Partei, die ihr wählen wolltet, dann gar nicht mehr da. Gar nicht mehr da. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein Unding, wie mit dem Wählerwillen. Also das ist, Das ist wirklich, und also dass die Parteien das so durchziehen, das ist mir schon klar. Aber dass die Medien da auch nichts gegen sagen, also wirklich auch nicht mal irgendwie den Finger auf die Wunde legen, das ist journalistische Arbeit. Also das mal zu hinterfragen, okay, was ist denn jetzt da eigentlich passiert oder was passiert dann da jetzt gerade? Wir haben das beim Podcast so ein bisschen aufgedröselt, dass da jetzt auch die Untersuchungsausschüsse im Thüringer Landtag kleiner werden, damit eben die AfD ihre Sperrminorität nicht halten kann. Ne? Ja. Das ist einfach nur eine Schweinerei. Das sind legale Tricks. Legal, ja, aber es sind Tricks, um eben die demokratisch gegebene Macht, die AfD hat, zu minimieren. Das ist eine Schweinerei. Und so legal das Ganze ist, ich habe nicht den Eindruck, dass die Menschen dann sagen, na gut, wenn es jetzt halt ist, legal, dann wähle ich dann SPD das nächste Mal. Nein, also das ist ja der Fehler, dass die denken, ah ja, gut, dann brauchen wir ja gar nicht mehr AfD wählen. Das wird beim nächsten Mal noch schlimmer. Und die fragen sich dann immer, warum wählen denn bloß alle AfD? Ja. Hast du die Wahlen eigentlich am Fernseher verfolgt? Die Schönenborn-Revue, wie ich es gerne nenne? Tatsächlich, wir haben hier sogar ein Live gemacht. Ja, mit das habe ich sogar gesehen. Ja. Ja, klar. Und es war auch sehr interessant. Aber ich finde, die haben wirklich teilweise super gute Statistiken auch aufbereitet. Zum Beispiel, wer in welcher Altersgruppe wer gewählt wurde. Ne? Da sieht man ja, dass die SPD auch eine Rentnerpartei geworden ist. Ne? Ja, das ist interessant. Briefwähler auch sehr interessant, ne? Obwohl die AfD ja auch eigentlich jahrelang die Kampagne gefahren hat. Gegen Leute, geht's Briefwähler, auch, dadurch geht ist an die Urne. Halbwegs schlüssig, ja. Ja. Nicht geht in die Urnen, geht an geht, die Urnen, geht in die, geht in die Urnen, passt dann eher zur SPD. Boah, aber der war gut, der war gut. Der musste raus. Dann muss es raus. Aber wie schätzt du jetzt das sichtbare Zusammenrücken der Wahlverlierer ein? Also ich sehe es beim MDR in Thüringen, für mein Heimatland Thüringen, so klein können die Parteien gar nicht sein, umso größer werden die Statements. Ich weiß auch nicht, nachher wird noch die 5%-Hürde abgesenkt auf 3, ja, damit die Grünen wieder reinkommen oder die FDP, die ja wirklich einfach nur pulverisiert worden ist. Die FDP gibt es gar nicht mehr, glaube ich, im Osten. Also die können wirklich froh sein, dass bis zum Bundestagswahl keine Landtagswahlen mehr anstehen, weil das wär totaler Stimmungskiller. Jetzt können sie ihre Massenhypnose fahren bis zum 27. September, glaube ich, ist die Bundestagswahl. Ja, und das wird auch passieren. Das denke ich auch. Es gab ja noch eine vierte Wahl. Es gab die 3 in Deutschland, aber Österreich, die ist für mich relativ wichtig gewesen, weil als DDR-Geborener habe ich Österreich in den 80er Jahren fast als eine Art Bruderstaat in Erinnerung. Österreichische Organisationen waren ständig in der DDR unterwegs. Es gab dann auch mal Versuche, Pauschalurlaube sogar zu organisieren in Österreich. Okay. Und dann auch Kanzler Kreisky zum Beispiel, da ist es ja ganz wichtig, der erkannte ja zum Beispiel Palästina an und war da absolut auf Kurs mit den sozialistischen Ländern. Es gibt ja heute noch die palästinensische Botschaft in Wien. Natürlich auch Neutralität. Österreich war nicht in der NATO. Alles Punkte, die für Österreich sprachen, und wahrscheinlich hätten sie auch die DDR-Staatsbürgerschaft anerkannt, was dann, sagen wir mal, die Zunge lockerte bei uns. Aber hast du Österreich wahrgenommen? ich finde es sehr interessant, dass anscheinend in jedem europäischen Land die gleichen Probleme herrschen. Dass das Hauptthema ist jetzt einfach die Migration. Dazu mag man stehen, wie man will, aber es gibt einfach einen breiten Konsens in der Bevölkerung, dass das angegangen werden muss. Und deswegen, und die FPÖ hat ja konsequent auf dieser Schiene Wahlkampf gefahren und wurde dementsprechend auch mit einem Rekordergebnis gewählt. Und das Gleiche ist in den Niederlanden passiert, das Gleiche wird in Deutschland passieren. Natürlich auch, also in vielleicht anderem Volumen, aber im Prinzip wird das auch in Deutschland passieren. Also insofern ist Österreich kein Ausreißer, es ist die Regel. Ja. Wie sage ich immer, nicht Sissi, sondern Kicke. Ich mag ihn aber persönlich nicht, muss ich sagen. Als Asket, gell? Ja, er wirkt einfach nicht so, er wirkt nicht auf mich. Aber gut, das ist Geschmackssache, ne? Ja, ich glaube, er wird auch nicht mitlachen können hier. Nee. Wahrscheinlich auch. Wir trinken nebenbei ein polnisches Bier. Ich glaube, auch da weiß auch ich auch da, nicht. Ne? Haben wir jetzt verraten, ne? Wir trinken hier einfach polnisches Bier. Es gibt Bier. Auch ein Foto davon. Mit Dose, stimmt, ja. Aber genau. Gut, dass es Radio ist, ne? Ja. Aber auf die Webseite kommt das Foto. So. Ja, aber ansonsten auch ohne Pfand vorbei, in die Grenze geschmuggelt, über die Grenze geschmuggelt. Das wird Fall. Ja. Da ist ja interessant, Österreich hatte ja bislang auch immer Dosen ohne Pfand und ab 1. Januar 2025 kommen dort Dosen mit Pfand. Ach, also auch Pfandsystem. Ich weiß nicht, ob es mit dem Deutschen kompatibel ist, glaube ich aber nicht, sonst wäre es ja nicht EU. Ach, das ist ja aber auch ärgerlich. Aber beenden ne? wir das Thema mit Otta Kringer ist der Bringer und Otta. Vienna Calling. Vienna aber Calling. Nahost, da ist etwas weniger zum Lachen. Die aktuelle Eskalation dort. Deine Einschätzung? Meine Einschätzung ist einfach, dass ich weiß, viele werden das nicht teilen, aber gut, ne, dafür haben wir ja diese pluralistische Gesellschaft angeblich, dass mittlerweile, muss ich sagen, Akteure wie der Iran mir als die rationelleren vorkommen. Ja. Wenn ich mir das anschaue, was Israel tut, also die pfeifen ja wirklich auf jede Sicherheitsvorkehrung, die pfeifen auch auf jede rote Linie und auch auf die Bedenken ihrer angeblichen Verbündeten, USA, auch auf diplomatische Einlässe von Deutschland, von der EU. Die machen einfach, wie sie es meinen, als gäbe es keinen Morgen. Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass dieses Land politisch geknüpft ist an das politische Überleben von Netanyahu. Und weil er genau weiß, wenn der Krieg vorbei ist, dann ist es auch mit ihm vorbei. Und ich weiß nicht, ob er das deswegen in die Länge ziehen wird, aber ein Konflikt mit Iran ist, glaube ich, das Allerschlimmste, was dieser Region passieren kann. Und ich bin auch gleich fertig, ein Satz noch, aber ich will es auch gar nicht so platt halten. Egal wer umkommt, es geht um die Opfer, es geht darum, also dass Sterben aufhört. Und es sterben Palästinenser, es sterben auch Israelis, es sterben auch Iraner oder es werden bald Iraner sterben, es sterben Libanesen. Und das muss aufhören. Die Opferzahlen sind grauenvoll. Ja, also wirklich, ich schaue auch immer mal bei Statista rein, also einfach grauenvoll. Ja. Ich hatte auch mit Ivan das Thema besprochen. Meinst du, der Iran spricht sich mit Partnern oder Halbpartnern in seinem Handeln ab? Denk jetzt auch mal so ein bisschen an die BRICS. Ich denke ja. Also inwiefern das Feedback der Partner den Iran beeinflusst, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich denke, sie werden sie auf jeden Fall quasi up to date halten. Und ich denke auch, dass der Iran, ich glaube, hat er ja auch mit dem gestrigen Raketenangriff gemacht, die USA zumindest vorgewarnt, in gewisser Art und Weise, sodass also die Zeichen zu lesen waren und die USA haben dann halt eben Israel auch in Kenntnis gesetzt. Also da funktioniert so ein bisschen diese Backdoor-Diplomacy noch. Ja. Also man versucht nicht zum Äußersten zu gehen im Moment. Nein. So sieht es aus. Wie ist die Einschätzung zur Situation in der Ukraine und dann damit verbunden auch in Europa? Da sitzen wir etwas näher dran. Ja. Wie ist die Einschätzung? Was soll ich sagen? Also ich denke, die ukrainische Führung begeht einfach den Fehler, auf die EU zu hören und oder auf diverse Akteure, die Kiew immer wieder besuchen, diesen Krieg fortzuführen. Und das Beste, was jetzt passiert wäre, oder das Beste, was passieren könnte, wäre jetzt eben, wäre Diplomatie und Verhandlungen. Genauso unter der Prämisse, dass das Sterben aufhört. Ich weiß, auch da werden andere anderer Meinung sein, aber dieser vermeintliche russische Angriffskrieg zielt eben darauf ab, sage ich jetzt einfach nur mal so, das kann man auch anders sehen, dass eben die NATO ihre Ausbreitung nach Osten eben begrenzt oder dass das nicht stattfindet, was die NATO vorhat, nämlich die Ukraine einzunehmen und es sind russische Sicherheitsinteressen und dass es jetzt eben so dazu gekommen ist, ist eine große Tragödie, aber es hätte durch Diplomatie verhindert werden können. Ich sage ja auch immer dazu, dass die russischen Sicherheitsinteressen auch an unser Wirken vor 80 Jahren gebunden sind und an die Erfahrungen, die sie dort halt gemacht haben und man kann über die Sicherheitsvorstellungen, finde ich auch, ergebnisoffen diskutieren, aber man sollte die Geschichte nicht außer Acht lassen. Ganz ja, richtig, ja. Also das ist, ja eben, also diese Perspektivenübernahme des russischen Generalstabs, die findet halt im Prinzip nicht statt. Und nichtsdestotrotz, aber reden wäre gut. Ja. In jedem Fall. Also drüber reden, diplomatisch reden. Das verspricht ja Donald Trump. Hoffst du auf den? Ich denke, er könnte das tatsächlich hinkriegen, ja. Aber die Frage ist, ob er tatsächlich Präsident wird. Glaubst du, er kann gewinnen, beziehungsweise sie lassen ihn gewinnen? Ich würde sagen, das ist nicht sicher. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann am Ende beide ganz, ganz knapp nebeneinander stehen und sich gegenseitig das Wahlergebnis nicht anerkennen. Haben wir ja fast schon. Ja, das kann, also du meinst so eine Situation wie Bush-Kerry damals 2000. Eine Patt-Situation fast, ja. Die, und ich glaube, die hing ja an irgendwie 400 Wählerstimmen in Florida oder letztendlich. Das wäre natürlich das Schlimmste. Und ja, ich glaube dann, die innerstaatliche Stimmung in den USA ist auch genauso aufgeheizt wie hier. Ja. Also auch da könnte es große Probleme geben. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also es gibt da einen ganz, ganz bekannten Film, 2000 Mules, der meiner Meinung nach sehr gut darlegt, wie Briefwahl instrumentalisiert wird, um Wahlverhältnisse um Wahlergebnisse zu verfälschen in den USA, und den sollte sich jeder angucken und dann nochmal darüber urteilen, wie das System in den USA funktioniert. Und dann, ja. Das Ironische ist ja auch manche alternative Medien sagen ja, unsere Politik wäre pro US-amerikanisch, aber das stimmt ja an sich auch nicht. Sie ist ja pro US-demokratisch amerikanisch. Ah. Ja, so könnte man das auch. So könnte es mal aussehen, obwohl ich glaube, es ist, ob jetzt Republikaner oder Demokraten an der Macht sind. Also ich sag mal, Trump ist vielleicht ein Unfall der Geschichte. Aber wäre es jetzt ein anderer als Trump an der Spitze der Republikaner, dann würden wir einfach so weitermachen. Ja, wahrscheinlich. Und der industrielle Komplex ist ja dann auf jeden Fall auch noch da. Dann kommen wir zur letzten Frage. Freust du dich auf die bevorstehende Weihnachtszeit? Ja, ich bin ja auch einer, der sich freut, wenn schon ab 1. September die Weihnachtsnascherei im Supermarkt ist. Und insofern, finde ich mega. Dominosteine, Lebkuchen, Nürnberger, diese Oplaten-Dinger da, finde ich einfach nur geil. Stollen, Dresdner Stollen. Ne? Da können sie machen, was sie wollen. Es geht nichts über den Dresdner Stollen. pfeife ich mir gerne rein. Alles klar, dann pfeifen wir uns jetzt noch den letzten von dir ausgewählten Schlager ein. Das ist ein Ensemble, welches ich auch kenne. Vor allem kenne ich den Titel in der Originalfassung des US-amerikanischen Ensembles Kansas. Ja, genau. Und es ist Anthrax, und kleiner Bogen zur vorherigen Band Pantera, also der Drummer von Anthrax hilft jetzt auch quasi bei Pantera aus, weil ja, wie gesagt, der Drummer Vinnie Paul gestorben ist, und insofern schließt sich da ein bisschen der Kreis Anthrax, und die spielen das Kansas-Cover, wie du bereits gesagt hast, und Joey Belladonna, der Sänger von Anthrax, macht das auch ziemlich gut, und vor allem hat diese Version auch so ein bisschen so diesen Pfeffer drin, obwohl bleibt halt trotzdem Kansas, aber der Song ist halt einfach unsterblich geil, und deswegen für die zwei verbliebenen Zuhörer hier nochmal. Und also wir beide Version. Praktisch, wir beide freuen uns jetzt auf Anthrax, und ja, ist ja auch gut, wenn sie sich vernetzen. Ich meine, das ist schützt sie ein bisschen vor der FDP-Geschichte. richtig. Liebe Freunde, FDP. Musiziert Kansas-Cover jetzt von Anthrax. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. der Kansas-Klassiker, na dann ein Original dran. Kansas Portrait von 1978 und gerne immer wieder mit Infrarotmedien. Ivan Rodionow stellt auch demnächst wieder Musik bei uns zusammen. Arthur Buchholz heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bild dazu auf www.radiomarabu. Wir haben jetzt noch eine Nummer von Kansas und damit wird es ja auch eine DNA. Drei Hits von einem Marabu-Star. DNA. Dreimal ein Marabu-Star. DNA auf Radio Marabu. Hey, das ist der Song for America von 1975. And we will make America great again. Marabu.